Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 962 an Goethe. Herr Dr. Kohlrausch, ein Hannoveraner, der aus Rom kommt und Frau von Humboldt begleitet, wünscht, sich Ihnen vorzustellen. Er wird Sie gewiss interessieren und Ihnen von Humboldt und von italienischen Sachen erzählen. Ich habe nichts Neues zu berichten, denn ich habe wenig erfahren, noch weniger getan. Die Maschine ist noch nicht im Gange. Für die Rollen, welche erledigt sind, habe ich zum Teil Rat geschafft. Bei den übrigen mag es anstehen bis zu ihrer Zurückkunft. He Auton Timorumenos ward heute gegeben, aber auch beerdigt. Es hat sich keine Hand rühren wollen und das Haus war leer. Hoffentlich wird unser Freund nun den Terenz in Frieden lassen. Leben Sie wohl und kommen bald wieder. Mein ganzes Haus grüßt Sie. Den 20. Mai 1804. SCH